Nachdem der völlig gesunde Marshall durch das wissentliche Schlucken von Helicobacter-Bakterien eine Magenentzündung bekommen hatte, von der er sich durch Antibiotika wieder befreien konnte, dauerte es fast 10 Jahre, bis ihre Entdeckung von der Wissenschaftswelt akzeptiert wurde. Heute gehört es zur Standarduntersuchung, einen Patienten mit Magenproblemen auf diesen Keim zu testen. Dazu trinkt man eine bestimmte Flüssigkeit und wenn Helicobacter im Magen sitzen, zerspalten sie die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit und man atmet ein markiertes, geruchloses Gas aus, das eine Maschine detektiert. Trinken, warten, atmen. Ein relativ einfacher Test. Was die beiden Forscher nicht ahnen konnten, sie hatten nicht nur die Ursache einer Krankheit entdeckt, sondern auch eines der ältesten Haustiere der Menschheit. Helicobacter-Bakterien leben seit mehr als 50.000 Jahren in uns Menschen und sie haben sich parallel mit uns entwickelt. Als sich unsere Vorfahren auf die Völkerwanderung begaben, reisten ihre Helicobacter-Keime mit und bildeten ebenfalls neue Populationen. So gibt es mittlerweile 3 afrikanische, 2 asiatische und einen europäischen Typ dieser Bakterien. Je weiter und dauerhafter sich die Bevölkerungsgruppen voneinander entfernten, desto stärker unterschieden sich auch ihre Magenkeime. Nicht jeder, der Helicobacter im Magen hat, bekommt davon Probleme. In Deutschland wäre das sonst fast jeder Dritte. Aber die meisten Magenprobleme kommen von Helicobacter. Das liegt daran, dass Helicobacter unterschiedlich gefährlich sein können. Es gibt 2 bekannte Merkmale, die für die angriffslustige Variante verantwortlich sind. Das eine heißt KGA und ist eine Art winzige Spritze, über die das Bakterium bestimmte Stoffe in unsere Zellen spritzen kann. Das andere Merkmal wird WAKA genannt. Es stachelt die Magenzellen permanent an und bringt sie so dazu, schneller kaputt zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, Magenprobleme zu bekommen, ist sehr viel höher, wenn ein Helicobacter die kleine Spritze oder das Anstachelgen hat. Hat er das nicht, propellert Helicobacter sehr viel harmloser umher. Trotz großer Gemeinsamkeiten ist jeder Helicobacter-Keim so einzigartig wie der Mensch, der ihn trägt. Das Bakterium passt sich immer seinem Träger an und verändert sich mit ihm. Diese Fähigkeit von Helicobacter kann man sich auch zunutze machen, wenn man nachverfolgen will, wer wen damit angesteckt hat. Großkatzen haben einen katzeneigenen Helicobacter. Er heißt Helicobacter acinonychis. Da er dem menschlichen Helicobacter in vielen Dingen so ähnlich ist, fragte man sich bald, wer damals wohl wen gefressen hat, der Urmensch den Tiger oder der Tiger den Urmensch. Anhand der Gene konnte man sehen, dass im Katzenerreger vor allem Gene inaktiviert worden waren, die ihm sonst geholfen hätten, sich gut am menschlichen Magen festzuhalten, nicht andersherum. Beim Verspeisen des Urmenschen hatte die Großkatze seinerzeit auch dessen Magenkeim mitgegessen. Weil dieser von ein paar Zähnen nicht zerquetscht wurde und sich gut anpassen konnte, hat das Katzentier sich und seinen Nachfahren ein Helicobacter eingehandelt. Wenigstens etwas Gerechtigkeit. Aber was ist Helicobacter denn nun? Gut oder schlecht?